Hi, hi, hi, good morning. Hallo und guten Morgen. Let's go to verse 18 of Colossians 1. Gehen wir zu Vers 18 in Kolosser 1. He is the head of his body, which is the church. Er ist der Kopf seines Körpers, der die Gemeinde ist. Now guys, I'm sure you understand that when the Bible talks about headship, it talks about authority. Ich bin sicher, du verstehst, dass die Bibel, wenn sie vom Kopf spricht, damit Autorität meint. So we would do well here if we place in the word authority. Wir tun also gut daran, hier das Wort Autorität einzusetzen. So Jesus is the real authority of the church. Jesus ist also die wahre Autorität der Gemeinde. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Tell me, how many churches you know where Jesus is actually the real authority? Wie viele Gemeinden kennst du, in denen Jesus tatsächlich die wahre Autorität ist? Where everything that he desires is done because everything is surrendered to his authority. In denen alles, was er sich wünscht, gemacht wird, weil alles seiner Autorität hingegeben ist. You know, it is so strange that man has such a deep desire to control the church. Es ist so eigenartig, dass Menschen so ein tiefes Verlangen haben, die Gemeinde zu kontrollieren. The church doesn't belong to any human being, to no pastor. Die Gemeinde gehört keinem Menschen, auch keinem Pastor. And yet there is such a temptation that we humans act like she belongs to us just because we preach the gospel, we started the church. Und trotzdem ist die Versuchung so groß, dass wir Menschen so handeln, als gehöre sie uns, weil wir das Evangelium predigen und wir die Gemeinde gründen. There is only one who is the authority over the church, and that is Jesus. Es gibt nur einen, der die Autorität über die Gemeinde hat, und das ist Jesus. And now look at this. Schau mal. John the Baptist, not yet living in the new covenant, already understood this. Johannes der Täufer, der noch nicht mal im neuen Bund lebte, hatte das bereits verstanden. He said that the bride belongs to the bridegroom. Er sagte, dass die Braut dem Bräutigam gehört. He was only the one who prepared the way, then he realized he had to get out of the way. Er war nur der, der den Weg bereitete, und dann merkte er, dass er beiseite treten muss. I wish that every leader in the church would understand this and get out of the way. Ich wünschte, jeder Leiter in der Gemeinde würde das verstehen und aus dem Weg gehen. What do I mean by saying that? Was meine ich damit? I'm not necessarily saying that they should stop leading or serving. Ich sage damit nicht, dass sie aufhören sollen zu leiten oder zu dienen. But what I'm saying is they should get out of the way of Jesus so that he can be the real authority of the church. Sondern dass sie Jesus nicht im Wege stehen sollen, damit er die wahre Autorität der Gemeinde sein kann. Do you know, there is no leader is supposed to do anything else but constantly ask this question. Jeder Leiter sollte sich ständig die Frage stellen. Is Jesus having his way in this place? Bestimmt Jesus hier, wo es lang geht? Is the church exactly the way Jesus desires her to be? Ist die Gemeinde genau so, wie er sie sich wünscht? Are we doing what he wants us to do, what he taught us to do and how he showed us how to live? Tun wir, was er möchte und wie er es gelehrt hat, und leben wir, wie er es vorgelebt hat? Think, the authority of the church is called Jesus. Denk dran, die Autorität der Gemeinde ist Jesus. I personally believe, ich persönlich glaube, that wherever a man has taken authority over the church, it will collapse. Dass überall, wo Menschen die Autorität über die Gemeinde eingenommen haben, wird sie kollabieren. It'll fall into dust. Sie wird zu Staub zerfallen. Do you know, we often are so deceived. Wir sind oft so getäuscht. When we believe, just because the consequences are not immediate, there won't be consequences. Zu glauben, nur weil es keine unmittelbaren Konsequenzen gibt, wird es gar keine mehr geben. Listen, I heard the shout of the bridegroom. Hör zu, ich habe den Ruf des Bräutigams gehört. Give me my bride back. Gebt mir meine Braut zurück. She doesn't belong to man, she belongs to him. Sie gehört nicht Menschen, sie gehört ihm. So the real authority, the real head over the church is a person, and that person is not a pastor, but it's the good pastor Jesus. Die wahre Autorität, der wahre Kopf der Gemeinde ist eine Person, und diese Person ist kein Pastor, sondern nur der gute Pastor Jesus. Since you are part of the church, da du Teil der Gemeinde bist, you're supposed to live in constant obedience and surrender to the true head of the church, which is Jesus. Sollst du in ständigem Gehorsam und Hingabe dem wahren Haupt gegenüber leben, und das ist Jesus. You know what? He is going to take his authority back. Er wird sich seine Autorität wieder nehmen. And since he's the beginning and the firstborn heir in resurrection, und da er der Anfang und der erstgeborene Erbe in der Auferstehung ist, the Bible says he is the most exalted one. Sagt die Bibel, ist er der Hocherhabenste. Holding the first place in everything. Der in allem den ersten Platz innehat. My goodness. Meine Güte. It's still talking about the church. Hier geht es um die Gemeinde. Jesus is supposed to hold the first place in everything in the church. Jesus sollte innerhalb der Gemeinde den ersten Platz in allem einnehmen. This is why I don't like it. Just don't like it when men are put on a pedestal. Deshalb mag ich es einfach nicht, wenn Menschen auf ein Podest gestellt werden. That place only belongs to one and his name is Jesus. Dieser Platz gehört nur einem und dessen Name ist Jesus. He's the most exalted one and he's holding the first place in absolutely everything that's happening in the church. Er ist der Erhabenste und er besitzt den ersten Platz in absolut allem, was in der Gemeinde passiert. But he's so kind and so patient, he's just watching how man is making a mess. Aber er ist so gütig und geduldig und beobachtet, wie Menschen Chaos anrichten. And instead of coming in with aggression, anstatt aggressiv zu intervenieren, he's just patiently standing and watching and waiting for the church to listen to his voice. Wartet er geduldig darauf, dass die Gemeinde auf seine Stimme hört. And those who hear his voice, they follow the lamb wherever the lamb leads them. Und die, die seine Stimme hören, folgen dem Lamm, wo auch immer er sie hinführt. Those who hear the voice, they know that he is the one who must have the first place. Die, die seine Stimme hören, wissen, dass er der sein muss, dem der erste Platz gehört. They have no desire for themselves to have the first place. Weder haben sie ein Verlangen danach, selbst den ersten Platz zu haben. Neither do they have the desire to follow anybody who had taken the first place. Noch wollen sie irgendjemand anderes folgen, der den ersten Platz beansprucht. That's why we see all over the world a true church rising up. Deshalb sehen wir, wie sich überall auf der Welt eine wahre Gemeinde erhebt. She loves all the other members of the church because that's what Jesus is teaching them to do. Sie liebt all die anderen Glieder der Gemeinde, denn so hat Jesus es sie gelehrt. She's putting her focus on the head because he has the first place. Sie richtet ihr Augenmerk auf das Haupt, denn er hat den ersten Platz. Do you know, I so long to see a church where Jesus Christ really has the first place. Ich sehne mich nach der Gemeinde, in der Jesus den ersten Platz hat. This is true unity. Das ist wahre Einheit. When Jesus is the first place and that's the only person who has the first place. Wenn Jesus den ersten Platz hat und er der Einzige ist, dem der erste Platz gehört. And every other member has one desire to make sure that he remains in the first place. Und jedes andere Glied hat ein Verlangen, darauf zu achten, dass er auf dem ersten Platz bleibt. They focus on him, they praise him, they lift him up in everything they do. Sie konzentrieren sich auf ihn, sie preisen ihn und erheben ihn in allem, was sie tun. They center around him and not about people. Sie drehen sich um ihn und nicht um Menschen. He has the first place, my friend. Er hat den ersten Platz, mein Freund. Make sure he has it in your life. Achte darauf, dass er ihn auch in deinem Leben hat. See you tomorrow. Bis morgen.